Nach dem Zweiten Weltkrieg agierte Barnes weiter, als nächstes in Guatemala. Dort hatte die United Fruit Company eine ihrer ersten Bananenrepubliken errichtet, eine bis heute geläufige, abwertende Bezeichnung von Staaten in Mittel- und Südamerika, in denen Unternehmen durch das Monopol auf die Bananenausfuhr, vor allem in die USA, wo Barnes das bis dato kaum bekannte Obst per Kampagne beliebt gemacht hatte, so mächtig geworden waren, dass sie quasi die gesamte Politik des Landes steuerten. Die United Fruit Company zahlte in Guatemala keine Steuern, kontrollierte aber die Eisenbahn und den einzigen Hafen des Landes. Als 1944 mit dem Sturz des Diktators Jorge Ubico Castañeda die Demokratie Einzug hielt, inklusive Pressefreiheit und Gewerkschaften, und der zweite gewählte Präsident namens Jacobo Arbenz Guzmán ab 1950 auch noch mit einer großen Landreform die Machtbasis des Agrarmonopolisten angriff, aktivierte man Barnes, um die öffentliche Meinung in den USA gegen die angeblich kommunistische Regierung Guatemalas zu drehen. Er ließ auf Kosten von United Fruits Journalisten nach Guatemala schicken, die ganze Serienberichte mit dem Schreckensszenario füllten, dass Guatemala nur ein Satellitenstaat der Sowjets sei, um von dort aus ganz Süd- und Mittelamerika zum Kommunismus zu verführen. Bald fand sich in Washington eine politische Mehrheit für eine Intervention. Obwohl nur einige wenige guatemaltekische Parlamentsabgeordnete Kommunisten waren und Guzmán eine freie Marktwirtschaft nach amerikanischem Vorbild anstrebte, wurde dieser schließlich in einem von der CIA geplanten und unterstützten Putsch gestürzt und durch einen Diktator ersetzt. Ganz im Sinne der antikommunistischen Truman-Doktrin, die besagte, freien Völkern beizustehen, die sich der angestrebten Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch äußeren Druck widersetzen. Diese Zielsetzung der USA wandte sich ausdrücklich gegen die Sowjetunion und ihre vermeintliche Einflussnahme überall auf dem Planeten. Guatemala bildete nur eine weitere Episode der Erzählung der amerikanischen Heldenreise vom Manifest Destiny, der offensichtlichen Bestimmung der USA, die eigenen Werte in der Welt zu verbreiten. Durch einen starken Antagonisten wie die Sowjetunion erschien sie umso eindrucksvoller. Das Narrativ vom Kommunismus, der angeblich vor der amerikanischen Haustür steht, sollte sich zu einer der womöglich einflussreichsten politischen Halb-, vielleicht auch eher Viertelwahrheiten des gesamten 20. Jahrhunderts entwickeln. Mit seiner Hilfe legitimierten Generationen von Amerikanern brutale Kriege, Sanktionen und Geheimdienstoperationen gegen fremde, souveräne Staaten. Hannah Arendt hat in ihren Essays »Wahrheit und Politik« von 1967 und »Die Lüge in der Politik« von 1971 anhand der seinerzeit veröffentlichten Pentagon-Papiere diese Domino-Theorie genauer beschrieben. Das Narrativ, wonach eine ganze Reihe an Ländern dem Kommunismus verfallen würde, sobald nur eines den Anfang mache, und sei es militärisch und geopolitisch so unbedeutend wie Vietnam, es entwickelte sich bald zum Selbstzweck. Denn obwohl der Öffentlichkeit schon im Vorfeld und dann während des Vietnamkriegs alle Informationen vorlagen, um dieses Narrativ als unwahr zu erkennen, arbeitete die Regierung des Präsidenten Lyndon B. Johnson weiterhin daran, sich mit ihrer Deutung durchzusetzen. Dabei ging es, das wurde durch die Pentagon-Papiere beispiellos deutlich, gar nicht um den militärischen Sieg, sondern darum, ein gewisses Image der USA als verantwortungsvoller Supermacht aufrechtzuerhalten, die ihren Antagonisten namens Kommunismus in die Schranken weist.